Die mussten alle noch ein zweites Mal kommen. Da haben wir schon 48 Wochen abgedeckt. Aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. Ja, und im Zusammenhang mit den drei obligatorischen Festen, von denen die Tora, die fünf Bücher Mose, verlangen, dass aus Israel alle zum Tempel kommen müssen. An Passa, an Pfingsten, man nennt das Shavuot im Hebräischen, und am Laubhüttenfest, Sukkot. Und da war es eben nötig, weil ganz Israel versammelt war, dass man alle Priester da beieinander hatte. Und so mussten alle 24 Ältesten mit ihren Abteilungen antreten. Es gab so viel zu tun beim Opferdienst im Tempel. Darum, jedes Mal, wenn man die 24 Ältesten in Jerusalem sah, wusste man, jetzt ist das ganze Volk Gottes versammelt beieinander. Nun, Johannes kommt in den Himmel, sieht die 24 Ältesten. Das ganze Priestervolk ist versammelt. Welches Priestervolk? Nun, in der Offenbarung haben wir gelesen, in Kapitel 1, Vers 5, da spricht Johannes zu den Gemeinden, nicht zu Israel, sondern zur Gemeinde, und sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Die Gemeinde wird gesehen als ein Königtum. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein König, der einmal in der Zukunft mit Jesus Christus zusammen über diese Welt herrschen wird. Das zeigt die Offenbarung dann später, in Kapitel 20. Nun, gleichzeitig ist jeder ein Priester. Sie sehen diese Aufteilung, die in der Christenheit gemacht wurde zwischen Priestern und Laien, entspricht überhaupt nicht der Bibel. Jeder Gläubige ist ein Priester und ein König. Nun, Johannes kommt in den Himmel, sieht die 24 Ältesten, die Symbolik ist klar. Die ganze Gemeinde ist jetzt im Himmel. Nicht nur ein Teil, nicht nur die Verstorbenen der vergangenen Generationen, sondern die ganze Gemeinde. Und damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet. Wird die Entrückung der Gemeinde, wie sie in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende und 1. Korinther 15, 51 und folgende beschrieben wird, wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden vor der großen Drangsal, die über die Welt kommen wird, oder in der Drangsal oder nach der Drangsal? Nun, ich werde Ihnen zeigen, die Drangsal kommt dann erst ab in den folgenden Kapiteln. Also die Frage ist beantwortet. Die Gemeinde wird entrückt werden, von dieser Welt weggenommen werden, bevor die große Drangsal kommt. Das ist schon mal klar. Weiter sieht Johannes um den Thron her einen Regenbogen. Und das macht deutlich, Gott hält sich an seine Abmachungen. Er hat Noah gegenüber versprochen, ich werde diese Welt nie mehr richten mit einer weltweiten Flut. Lokale Fluten, das ist möglich, aber keine weltweite Flut. Ja, einer dieser Weltuntergangsfilme in den vergangenen Jahren hat ja beschrieben, wie die Welt wieder im Wasser versinkt, wie in der Sintflut. Vollkommen falsch. Gott hält sich an sein Versprechen. Wenn er die Welt richten wird, wie wir das noch sehen werden, dann wird das nicht geschehen durch eine weltweite Flut. Gott ist seinen Verheißungen immer treu. Dann sieht Johannes weiter in Kapitel 4, Vers 5. Sie sehen, immer die entsprechenden Verse sind hier unten in gelb angegeben. So können Sie sich dann orientieren. In 4, Vers 5 wird gesagt, er sieht sieben Feuerfackeln vor dem Thron brennen. Das ist die Menorah im Heiligen, die eben vor dem Thron, vorgelagert, im Heiligen steht. Und weiter sieht er in Kapitel 4, Vers 6 ein Meer. Ein Meer, das beschrieben wird in der Offenbarung wie Gläsern, wie von Glas. Nun, das Meer, dieses gigantische Waschbecken für den Salomo-Tempel, war gearbeitet aus Bronze, als Legierung, als Kupferlegierung, nicht wahr? Aber Bronze konnte im Altertum so fein gearbeitet werden, dass es wie ein Spiegel war. Nun, dieses himmlische Meer ist so perfekt, dass man es beschreiben kann wie Glas. Ja? Also Johannes sieht hier diesen Leuchter und es wird auch gleich erklärt, was er bedeutet. Diese sieben Feuerfackeln stellen den Heiligen Geist dar. Es gibt nur einen Heiligen Geist und trotzdem wird er in der Offenbarung genannt, die sieben Geister Gottes. Das entsprechend dieser Beschreibung des Heiligen Geistes in der messianischen Stelle in Jesaja 11. Dort wird der Messias beschrieben, Jesus Christus. Und es heißt dort, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das entspricht dem mittleren Leuchter der Menorah, diesem Hauptleuchter. Der übliche Name, der Geist des Herrn. Aber nun werden immer zwei Namen genannt und verbunden mit und. Auch im hebräischen Text ist das so. Und zwar wird weiter gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Rat und Kraft. Und schließlich der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Also der Heilige Geist in seiner Fülle von göttlichen Eigenschaften. Nun, in Kapitel 5, das sich direkt inhaltlich anschließt an Kapitel 4, sieht Johannes plötzlich in der Hand Gottes auf dem Thron ein Buch mit sieben Siegeln. Was ist dieses Buch mit den sieben Siegeln? Nun, es wird verkündet, die Frage gestellt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und zu lesen? Niemand ist würdig. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde. Johannes beginnt zu weinen. Hier sehen Sie, es ist möglich, im Himmel zu weinen. Das ist erstaunlich, aber die Bibel sagt das. Und dann wird aber gesagt, Johannes, du brauchst nicht traurig zu sein. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Wer ist der Löwe aus dem Stamm Juda? Das ist im Alten Testament eine Beschreibung für den Messias, den verheißenen König, den verheißenen Retter. Und dann schaut Johannes zum Thron hin und er sieht dort in der Mitte des Thrones ein Lamm mit sieben Hörnern. Wie geschlachtet. Das ist Jesus Christus, der das Lamm Gottes wurde, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Johannes der Täufer hat ja schon hingewiesen in Johannes 1, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dieses Lamm ist dasselbe wie der Löwe. Das erste Mal kam der Herr Jesus, um als Opfer, als Lamm Gottes für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, um uns den Weg zu Gott aufzutun, um uns Vergebung zu schenken, wenn wir unsere Sünde bereuen und im Gebet Gott bekennen. So steht das in 1. Johannes 1, Vers 9. Dann vergibt Gott. Aber dieser selbe Jesus Christus, der als Lamm Gottes gekommen ist, wird in der Zukunft kommen als der König der Welt. Und das zeigt die Offenbarung. Der Löwe ist gleichzeitig das Lamm. Jetzt müssen Sie aber Folgendes beachten. Die Bibel sagt, dieses Lamm hat sieben Hörner. Und das mutet doch schon ein bisschen eigenartig an. Aber Sie müssen Folgendes wissen. Die ursprünglichen Schafe in Israel, im Nahen Osten, das waren die sogenannten Jakobsschafe, die an verschiedenen Orten in der Welt in den vergangenen 2000 Jahren gezüchtet wurden, während sie in Israel verloren gegangen sind. Aber jetzt vor kurzem hat man diese Jakobsschafe wieder neu eingeführt in Israel. Vielleicht haben Sie davon gelesen in den Medien. Und das Besondere an diesen Schafen ist, dass sie nicht einfach keine Hörner haben, auch nicht nur zwei, sondern meistens vier und oft auch sechs Hörner. Und zwar Männchen wie Weibchen. Erstaunlich. Also, hier sehen Sie ein Jakobsschaf mit vier Hörnern, aber es kann sehr oft sechs Hörner haben, aber Jesus Christus wird beschrieben mit sieben Hörnern. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und Hörner sind ein Bild der Macht und der Stärke. Wenn Sie mal ein Problem haben mit einem Widder, dann werden Sie wissen, dass Hörner wirklich von Kraft und Stärke sprechen. Aber es geht darum, um vollkommene Macht, vollkommene Stärke. Der Erlöser ist derselbe, der auch in der Zukunft als Richter der Welt kommen wird. Und nun, das Lamm Gottes, Jesus Christus, nimmt das Buch mit den 7 Siegeln und öffnet ein Siegel um das andere. Das beginnt so in Kapitel 6, Vers 1. Und jetzt kommen die Gerichte, die apokalyptischen Gerichte über die Welt. Nun, dieses Buch mit den 7 Siegeln ist ein himmlisches Buch, in dem all die Gerichte verzeichnet sind, die über diese Welt kommen werden, nach der Entrückung der Gemeinde. Bis hin, wenn Jesus Christus wiederkommen wird als der Löwe aus dem Stamm Juda, als der König der Welt, um sein Weltreich von 1000 Jahren aufzurichten. Also dieses Buch gibt uns einen chronologischen, exakten Überblick über die kommenden Ereignisse der Endzeit, ab der Entrückung. Das heißt also mit anderen Worten, alles, was Sie in Offenbarung 1, 2 und 3 haben, ist schon erfüllt. Aber nichts ab Kapitel 4, Vers 1 von den Ereignissen, die dann kommen sollen, ist je erfüllt worden. Das ist noch zukünftig. Und weiter kann man sagen, diese Zeit ab der Entrückung bis zur Wiederkunft von Jesus Christus als König der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, hier mit der Krone angedeutet, zerfällt in 2 Epochen. Die erste Epoche wird genannt die Stunde der Versuchung. Und die Epoche danach die große Drangsal. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Die Stunde der Versuchung, ein Ausdruck aus Offenbarung 3, Vers 10, beschreibt die schlimmste Verführungszeit der Menschheitsgeschichte. Nicht wahr? Es gab Verführung seit dem Garten Eden. Aber die schlimmste Verführung ist noch zukünftig. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist kommen wird. Ein falscher Messias, der in Israel die Macht übernehmen wird und weltweit Ausstrahlung haben wird und die Massen verführen wird. Darum wird das genannt die Stunde der Versuchung. Aber in Offenbarung 3, Vers 10 sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia: Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Man kann nicht übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Nicht wahr? Wenn man ein Kind, das zu einem Fluss springt, aufhält, bevor es ins Wasser fällt, dann hat man es bewahrt vor dem Wasser. Aber wenn es schon im Wasser ist, dann können Sie es nicht mehr bewahren aus dem Wasser. Sie können es retten aus dem Wasser. Aber bewahren, verbunden mit dem griechischen Wort ek, bedeutet immer bewahren vor. Und so ist das eine Verheißung, die Gemeinde wird entrückt werden vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, jetzt können Sie sogar noch mehr wissen, die Gemeinde wird nicht nur vor der großen Drangsal entrückt werden, sondern noch vor der Stunde der Versuchung. Und jetzt noch etwas Wichtiges, die letzte Phase wird genannt die große Drangsal. Ein Ausdruck aus Matthäus 24, 21, wo der Herr Jesus sagt, diese Zeit wird so schlimm sein, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je wieder sein wird. Das ist schon klar. Also es muss schlimmer sein als der Erste und der Zweite Weltkrieg. Ja, wir werden das noch sehen. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Und nun ist es so, die 6 ersten Siegel betreffen die erste Periode, die Stunde der Versuchung. Und das 7. Siegel beinhaltet die große Drangsal. Jetzt werden wir noch ein bisschen genauer. 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König und Richter der Welt spielen eine ganz entscheidende Rolle in der biblischen Prophetie. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. Eine Woche von Jahren. 7 Jahre. In Daniel 9, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, um die Prophetie der Bibel zu verstehen, da haben wir die Prophetie über die 70 Jahrwochen. 69 Jahrwochen sind bereits erfüllt, die waren bis auf das erste Kommen des Messias. Die haben sich erfüllt auf den Tag genau. Aber die 70. Jahrwoche, die ist aufgespart für die letzte Zeit, gerade vor der Wiederkunft des Messias. Und die ist in der Prophetie zweigeteilt. Schon in Daniel 9 wird von der Hälfte der Jahrwoche gesprochen. Das heißt 3,5 Jahre und 3,5 Jahre. Und die Bibel sagt, die große Drangsal wird genau 3,5 Jahre dauern. 1260 Tage. Das sind also Jahre von 360 Tagen. Und davor haben wir auch 3,5 Jahre. Aber Sie sehen, wir wollen es ganz genau nehmen. Ich habe hier geschrieben, Entrückung und dann x plus 3,5 Jahre. Nirgends in der Bibel wird gesagt, dass der Beginn der 70. Jahrwoche zusammenfallen wird mit dem Tag der Entrückung der Gemeinde. Darum habe ich hier ein x hingesetzt. Aber es ist so, dass Sie nicht denken müssen, das sind vielleicht 100 Jahre. Denn das war ja auch so, bei den 69 Jahrwochen, die endeten auf den Tag genau bei Palmsonntag, als der Herr Jesus als Messias nach Jerusalem einritt. Und dann wurde die prophetische Uhr gestoppt. Und da wurde Jesus Christus 5 Tage später gekreuzigt. Aber am 3. Tag danach ist er auferstanden und 50 Tage danach kam der Heilige Geist auf die Erde und gründete die Gemeinde. Apostelgeschichte 2, das ist die Entstehung der Gemeinde. Also Sie sehen, da sind also weniger als 3 Monate dazwischen. Ja? 5 Tage plus 3 Tage plus 50 Tage. Ja. Also sagen wir Größenordnung 2 Monate. Und jetzt ist es so, das könnte da genau gleich sein. Aber sagen Sie niemandem, ich hätte behauptet, das seien dann eben 58 Tage. Ja? Das habe ich nicht gesagt, aber in Analogie muss man eben da nicht an 100 Jahre denken, sondern das kann eine kurze Zeit sein. Und es ist ja nach der Bibel so, dass die Dinge sich überstürzen werden, sobald die Entrückung geschehen ist, wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde wieder weggeht. Nicht wahr? Die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten. Und das ist genau eingeschoben zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche der Zeitrechnung mit Israel. Die Gemeinde geht und dann beginnt die 70. Jahrwoche, wenn der kommende Diktator des Westens mit Israel unter dem Antichristen einen Bund schließen wird, um Israel militärisch gegen die tödliche Gefahr von Norden zu schützen. Jetzt können Sie denken an Hezbollah und an den IS und Sie können weiter denken an Iran und seine Funktion, ja, bis nach Syrien, Libanon, ja, und die ganze islamische Welt da von Libanon, Syrien bis nach Pakistan, das ist nach der biblischen Prophetie die tödliche Gefahr. Und da wird ein Sicherheitsbündnis von 7 Jahren geschlossen. Nun ist es aber so, wenn wir weiter in der Offenbarung lesen, bei jedem Siegel, das der Herr Jesus öffnet, da kommt ein Gericht über die Welt. Aber sobald er das 7. Siegel öffnet, geschieht nichts. Ist jetzt. Aber lesen Sie weiter in der Offenbarung und gleich danach machen sich 7 Engel bereit und die nehmen diese Posaunen. Und jedes Mal, wenn ein Engel bläst, kommt ein verheerendes Gericht über die Welt. Und jetzt schließen wir daraus, ach so, der Inhalt des siebten Siegels besteht aus sieben Posaunengerichten. Bei jeder Posaune geschieht etwas Verheerendes, aber sobald die siebte Posaune geblasen wird in der Offenbarung, geschieht gar nichts. Man fragt sich ja, was ist denn jetzt? Lesen Sie weiter in der Offenbarung. Später machen sich sieben Engel mit diesen goldenen Opferschalen bereit und sobald sie die Schale kippen, kommt ein verheerender Schlag über die Erde. Nun können Sie schlussfolgern. Aha, die siebte Posaune, die besteht eben aus sieben Schalengerichten. Und das ergibt nun folgenden zeitlichen Plan in genauer, strenger Abfolge. Wir haben sieben Siegelgerichte zwischen Entrückung und Wiederkunft. Aber das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Wobei das siebte Posaunengericht besteht aus sieben Schalengerichte. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Das ist noch nicht die ganze Offenbarung. Ich habe zu Hause einen sehr intelligenten Kommentar über die Offenbarung. Einen theologischen Kommentar. Und Sie müssen wissen, da wird alles vom Griechischen her erklärt. Sehr wissenschaftlich. Aber es ist eine Katastrophe. In diesem Kommentar lese ich, eigentlich ist die Offenbarung sehr chaotisch geschrieben. Es ist so, es gibt da keine Ordnung. Da werden Gerichte berichtet und dann plötzlich wird von der Wiederkunft Christi gesprochen. Aber dann geht es wieder weiter mit Gerichten. Und plötzlich wird wieder von der Wiederkunft Christi gesprochen. Es ist so chaotisch, der Aufbau. Nun, Sie sehen, man kann als Analphabet die Bibel richtig verstehen, wenn die Haltung vor Gott und seinem Wort als inspiriertem Wort Gottes richtig ist. Und man bereit ist, Gott zu gehorchen, sich unter das Wort zu stellen, dann gibt Gott Licht. Aber Sie können Theologie studieren, so viel Sie wollen. Wenn Ihre Haltung im Herzen nicht klar ist gegenüber Gottes Wort, dann werden Sie die Offenbarung nicht verstehen. Und Sie werden meinen, das sei ein Chaos. Das Gegenteil ist der Fall. Schauen Sie, jedes Mal, wenn Sie ein Problem haben beim Bibellesen, dann müssen Sie sagen, ich habe das Problem. Nicht, man darf nicht sagen, es gibt ein Problem, sondern man muss sagen, ich habe ein Problem, ich verstehe etwas nicht. Aber es könnte sein, dass andere das doch verstehen. Ist wahr? Sehr möglich. Gott weiß es auf jeden Fall. Und nun hier ist es so. Es gibt in der Offenbarung ständig Einschübe in diesen strengen Ablauf. Und zwar Einschübe, die die Hintergründe dieser kommenden Zeit erklären und erläutern. Und das beginnt ja schon in Kapitel 4 und 5, bevor das erste Siegel geöffnet wird. Da wird erklärt, die Gemeinde ist entrückt, die 24 Ältesten sind im Himmel mit Priestergewändern und goldenen Königskronen. Und dann erst nimmt das Lamm Gottes das Buch mit den sieben Siegeln und öffnet es. Das ist die Vorbereitung. Einschub 1, kann man sagen. Und dann findet man aber zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel, das ist genau Kapitel 7 in der Offenbarung, wieder einen Einschub. Und da wird wieder ein Hintergrund erläutert. Da wird gezeigt, unter den Menschen in dieser Zeit, obwohl die Gemeinde, also die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, der vergangenen 2000 Jahren, die werden im Himmel sein, aber es wird zwei Gruppen geben auf Erden. Einen Überrest aus Israel, der sich bekehren wird zu dem Messias. Da werden zuerst die 144.000 beschrieben aus Israel. Und dann sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, und aus allen Sprachen. Und die gehen durch die große Drangsal hindurch. Aber es sind Gerettete, macht der Bibeltext deutlich. Das werden Menschen sein, die bis zur Entrückung der Gemeinde das Evangelium noch nie klar gehört haben. Und diese Menschen können sich nach der Entrückung noch bekehren. Und es wird eine unzählbare Schar sein aus allen Nationen, aus allen Völkern und aus allen Stämmen. Die gehen durch die Drangsal. Nicht die Gemeinde geht hindurch, aber dieser Überrest aus den Nationen. Das ist Einschub 2. Und dann gibt es wieder einen Einschub vor der ersten Posaune und wieder einen zwischen der sechsten und der siebten Posaune. Und wieder ein Einschub vor der ersten goldenen Schale und wieder ein Einschub zwischen der sechsten und der siebten Schale und dann wieder nach Nummer 7, so war es ja immer, nach Nummer 7 gibt es wieder einen Einschub. Und dann kommt die Wiederkunft Christi in Offenbarung 19 ab Vers 11. Also Sie sehen, das ist ein wunderbar literarischer Plan. Es gibt diesen strengen Ablauf von 7 Siegeln, 7 Posaunen, 7 Schalen. Aber dieser Ablauf wird, wenn man die Offenbarung liest, unterbrochen durch ganz wichtige Einschübe. Und zwar 7 Einschübe. Und die sind ganz genau positioniert. Immer vor Nummer 1, zwischen Nummer 6 und 7. Und dann wieder vor 1 oder nach 7. Ja? Ein ganz klarer Plan. 7 Einschübe. Und hier wird das Gleiche angewendet, was man zum Beispiel kennt von der Technik des Films. Im Film, wenn man eine Geschichte beschreibt, filmisch, dann macht man plötzlich einen Sprung in die Zukunft. Und das nennen wir Flash Forward. Es ist ein Ausblick in die Zukunft, ja? Aber das ist auch möglich im Film, dass man plötzlich eine Rückblende macht. Vielleicht Jahrzehnte zurück, ja? Und das nennt man ein Flashback, ein Rückblick. Und beides geschieht bei diesen Einschüben. Da finden Sie zum Beispiel in Offenbarung 12 plötzlich ein Flashback hin zur Geburt Jesu in Bethlehem, wo der Messias getötet werden sollte. Ja, mit dem Kindermord von